In der heutigen Sendung? In der Bibel steht, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen hat, der über allen Namen ist, damit in dem Namen von Jesus sich alle Knie im Himmel beugen. Er herrscht in Gerechtigkeit und Fairness. Er setzt sich für die Armen ein. Wir werden einen König haben, einen Kaiser, einen Herrscher, dessen Herz über alle Maßen freundlich ist, dessen Berührung Heilung ist, Amen, dessen Gegenwart Leben ist. In der Gegenwart von Jesus ist niemand gestorben. Und wenn Jesus bei einer Beerdigung aufkreuzt, ist es keine Beerdigung mehr. Wenn Sie sich Jesus nähern, Freunde, dann begeben Sie sich in die Gegenwart von Leben und Auferstehung. Amen. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you, secure. Mit Pastor Joseph Prince. Church. Gemeinde, es ist erstaunlich, dass Gott uns gerade jetzt zu Psalm 91 geführt hat. Für die, die nicht da waren, vielleicht waren sie im Urlaub oder sind heute zum ersten Mal da. Ich glaube, es war letzte Woche oder vor zwei Wochen. Da fing ich eine Predigtreihe über Psalm 91 an. Dabei zeigten wir Ihnen einen Ausschnitt von meiner Predigt Anfang des Jahres. Es war die erste Predigt dieses Jahres, 2014, in der ich über das Thema des Jahres sprach, das Gott mir gegeben hatte. Dabei hob ich konkret hervor, dass wir dieses Jahr darauf achten sollten, was in Israel passiert, richtig? Ich möchte Ihnen nachher den Ausschnitt noch einmal zeigen. Das haben wir letztes Mal schon gezeigt. Und ich sagte, schauen Sie auf Israel. Biblische Prophetie sagt uns, dass sich in den letzten Tagen die ganze Welt gegen Israel wenden wird. In Hesekiel 38 kann man lesen, dass aus dem Norden der Fürst von Rosh, Mesech und Tubal kommen wird. Das Wort Rosh ist ein alter Name für Russland. Mesech ist die alte Stadt, die heute als Moskau bekannt ist. Tubal ist das heutige Tobolsk in Russland. Russland wird sich wieder erheben. Lassen Sie mich Ihnen sagen, im 17. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert und so weiter, als Hesekiel im Alten Testament über Russland schrieb, da bestand es nur aus Stämmen. Es war noch keine Supermacht. Aber heute erleben wir, wie Russland wieder mächtig wird. Und die Welt wird immer chaotischer. Gott machte mir Anfang des Jahres klar, dass wir uns schwerpunktmäßig mit Israel beschäftigen und auch für uns selbst um Bewahrung beten sollen. Und in unserem ersten Gottesdienst des Jahres betete ich Psalm 91 über sie. Und ich sagte ihnen, dass ich über Psalm 91 predigen würde, ohne irgendetwas über den Ebola-Virus zu wissen, der jetzt ganz schlimm ausgebrochen ist. Normalerweise bleibt so etwas auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, aber inzwischen hat sich der Virus verbreitet und Rekordzahlen an Opfern gefordert. Wir wissen noch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Die Behörden der betroffenen Länder kümmern sich darum, genau wie in unserem Land. Wir haben ein sehr gutes System und tun unser Bestes, den Virus in Grenzen zu halten. Aber Gemeinde, mehr noch können wir uns auf Psalm 91 stützen. Gott verspricht nämlich, dass es in ihm einen Ort gibt, wo wir uns nicht vor dem Schrecken der Nacht fürchten müssen. Da steht, dass keine Plage zu deinem Zelt sich nahen wird. Die Leute lebten damals in Zelten, mit anderen Worten die ganze Familie. Gott bewahrt die ganze Familie. Keine Plage, Ebola ist eine Plage, keine Plage wird sich zu deinem Zelt nahen. Amen. Sie dürfen beruhigt sein, weil Gott in der Vergangenheit sein Volk bewahrt hat und er zwischen seinem Volk und den Menschen in der Welt unterscheidet. Wie Sie hier in 2. Mose Kapitel 8 sehen können, wurden Mose und Aaron von Gott zum Pharao gesandt, dem König von Ägypten, der das jüdische Volk versklavt hielt. Satan hasst das jüdische Volk. Ein übernatürlicher Hass, der sich durch Hitler und andere gezeigt hat. Versuchen Sie nicht, ihn zu erklären. Man könnte sagen, das sind nur Landstreitigkeiten. Wenn man weiter zurückgeht, sieht man, dass König David das Land gekauft hat, Abraham das Land gekauft hat, Isaak das Land geerbt hat. Wie weit will man zurückgehen? Die Sache ist, dass es einen übernatürlichen Hass auf das jüdische Volk gibt. Es ist kein perfektes Volk. Viele jüdische Menschen sind ganz und gar nicht perfekt. Aber man kann nicht leugnen, dass das jüdische Volk einen unverhältnismäßig hohen Einfluss hat. Sie sind nur eine kleine Minderheit. Sie sind kein großes Volk. Aber sie haben einen riesigen Einfluss, im Guten wie im Bösen. Im Bösen gab es Karl Marx, den Vater des Kommunismus. Auf jeden Fall haben sie einen unverhältnismäßig großen Einfluss. Dadurch wird deutlich, Gott erweist seine Gnade, indem er Menschen wählt, die an sich schwach sind und nichts haben. Gott erweist seine Herrlichkeit durch sie. Und Gott wird seinen Bund, den er mit ihrem Vater Abraham und Isaak geschlossen hat, nicht auflösen. Und es ist ein Bund, der sich durch Isaak erfüllt, nicht durch Ismael. Das ist Gottes Versprechen. Verstehen Sie, was in der Welt heute los ist? Wir sind die Generation der Endzeit. Hat Gott in der Vergangenheit sein Volk bewahrt? Ja, zum Pharao, dem König von Ägypten, sagte Gott. Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, dem Land des sich Näherns. Gosen bedeutet sich nähern. Wo mein Volk wohnt, Gottes Volk war ihm nah. Sodass dort keine Hundsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich, der Herr, inmitten des Landes bin. So will ich ein Zeichen der Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Das sagte Gott zum Pharao. Morgen soll das Zeichen geschehen. Also selbst wenn Plagen kommen, unterscheidet Gott zwischen seinem Volk und den Menschen in der Welt. Hören Sie, Leute. Haben Sie keine Angst vor dem, wovor die Welt Angst hat. Wir haben Gott. Stellen Sie sich vor, wie ein Vogel zum anderen sagt, warum machen sich die Menschen so viel Stress? So tense, so worried. Der andere Vogel sagt, vermutlich haben sie keinen himmlischen Vater wie wir, der uns versorgt. Jesus sagte, wenn Gott die Vögel des Himmels ernährt, wie viel mehr wird er euch ernähren? Hier ist ganz klar, Gott unterscheidet, sodass dort keine Hundsfliegen sein sollen, wo wir uns Gott nähern. Und Hundsfliegen symbolisieren böse Geister. Beelzebub, einer der Namen Satans, bedeutet wörtlich Herr der Fliegen. Wer von Ihnen kennt den Roman Herr der Fliegen? Springen wir zu Kapitel 10 von 2. Mose. Das Volk Gottes ist immer noch in Ägypten versklavt. Gott sandte Mose. Es gab ein Zeichen nach dem anderen, eine Plage nach der anderen. Aber Pharaos Herz blieb hart. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Das ist so richtig dunkel, okay? Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang. Lesen Sie, was hier steht. Niemand konnte den anderen sehen. Niemand konnte von seinem Platz aufstehen. In Ägypten, 3 Tage lang. Aber die Sklaven waren auch in Ägypten. Aber alle, sagen Sie, alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Früher las ich das, ohne mir weiter Gedanken darüber zu machen, bis mir eines Tages aufging, dass dieses Licht ein übernatürliches Licht gewesen sein musste. Wenn dieses Licht einfach von Öllampen gekommen wäre, die damals üblich waren, dann hätten die Ägypter ja auch Licht haben können. Aber die Ägypter konnten die Dunkelheit nicht erleuchten. Es war eine dichte Finsternis. Doch in den Wohnungen des Volkes Gottes gab es ein übernatürliches Licht. In den letzten Tagen wird es ein übernatürliches Licht in unseren Familien geben. Wohnungen steht für Familien. Wir haben ein übernatürliches Licht. Die Welt hat kein Licht. In Sitcoms, in Filmen, wird der Eindruck vermittelt, als wären verheiratete Menschen Langeweiler oder würden sich ständig streiten. Wer Spaß haben will, der schläft mit vielen anderen und lebt ohne den Ehebund zusammen. Diese Dinge werden unseren Kindern eingetrichtert. Aber ich sage Ihnen, ich glaube, dass es durch Gott Licht in ihren Wohnungen geben wird. Es ist erstaunlich, wie sich die Finsternis verbreiten kann, ohne dass jemand sie in Frage stellt. Dabei ist es doch eigentlich offensichtlich, wie dumm das ist, was in der Welt üblich ist. Wie soll sich eine Frau ohne einen Ehebund sicher fühlen und sich mit Geist, Seele und Leib einem Mann hingeben können, den sie liebt? Also verkaufen Sie sich nicht unter Wert. Amen. So don't sell yourself short. Preis den Herrn. Praise the Lord. Sie sind es wert, einen Bund zu haben. Männer, die nicht dazu bereit sind, wollen sie nur billig haben. Also, das ist die Vergangenheit. In der Vergangenheit bewahrte Gott sein Volk. Gott unterschied zwischen meinem Volk und deinem Volk, wie er dem Pharao sagte. Spulen wir vor in die Zukunft, zum Buch der Offenbarung. Wir sind nicht mehr auf der Erde, sondern sind mit unseren neuen Körpern im Himmel und schauen herunter. Da gibt es 7 Jahre der Trübsal. Davon handelt das Buch der Offenbarung hauptsächlich. Die Gemeinde wird nur in Kapitel 2 und 3 erwähnt. Danach findet man die Gemeinde nicht mehr, weil sie entrückt worden ist. Von da an sieht man die Gemeinde im Himmel, während die Trübsal auf der Erde passiert. Wer predigt dann das Evangelium während dieser Zeit? All die Prediger sind ja weg, all die Lehrer sind weg, all die Pastoren sind weg, all die Missionare sind weg. Wer predigt dann während dieser Zeit das Evangelium vom Reich Gottes? 144.000 jüdische Evangelisten, die Gott retten und aufstehen lassen wird. Noch liegt das in der Zukunft, denn Israel wird zurückgelassen. Es wird zwar eine Gruppe geben, die entrückt wird. Es wird eine große Erweckung in Israel geben. Und ich glaube, dass viele Israelis bei der Entrückung dabei sein werden. Aber die, die zurückbleiben, werden danach errettet werden. Vermutlich, weil sie gesehen haben, was passiert ist. In der Bibel steht, dass es 144.000 geben wird. 12.000 von jedem Stamm, von den 12 Stämmen Israels. Das ergibt insgesamt 144.000. 12.000 von jedem Stamm makes up 144.000. Doch selbst wenn Böses auf der Welt geschieht, hören Sie sich diesen Austausch zwischen Engeln an. Offenbarung 7. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Was immer dieses Siegel auf den Stirnen der 144.000 ist, es beschützt sie vor dem Schaden, der die Erde befällt. Amen. Ich zeige Ihnen das, weil auch wir ein Siegel auf der Stirn haben, das die Welt nicht hat. Was ist dieses Siegel, Pastor Prince? Offenbarung 14 sagt uns, was es ist. Dann sah ich das Lamm auf dem Berg Zion. Gehen wir noch zur Offenbarung 7 zurück. Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, 12 Stämme, 144.000. In Offenbarung 14 wird uns dann gesagt, was dieses Siegel ist. Dann sah ich das Lamm auf dem Berg Zion stehen. Was ist der Berg Zion? Das himmlische Jerusalem. Das Lamm steht auf dem Berg Zion, also ist das der Himmel. Und schauen Sie. Und mit ihm 144.000. Es gibt also eine Entrückung dieser jüdischen Evangelisten. Vermutlich werden sie nach 3,5 Jahren der Trübsal entrückt. Die letzten 3,5 Jahre werden die schlimmsten sein. Sie werden die große Trübsal genannt. Aber schauen Sie, woraus das Siegel dieser 144.000 bestand. Sie trugen den Namen von Jesus und seinem Vater auf der Stirn. Als ich das eines Tages las, sprach Gott zu mir und sagte, es gibt heute ein Siegel, das Satan auf der Stirn derer sehen kann, die zu Gott gehören. Es ist auf ihrer Stirn. Wir können es nicht sehen, aber es ist realer als materielle Dinge. Die materielle Welt gründet sich auf der geistlichen Welt. Leute sagen, wenn ich es nicht sehen kann, glaube ich auch nicht daran. So oberflächlich ist der Mensch geworden. Dabei ist doch alles von Gott gekommen, der Geist ist. Das, was man sehen kann, ist nicht von Dauer. Dieser Stuhl, wir können ihn sehen, er ist nicht von Dauer. Unsere Kleidung ist nicht von Dauer. Unser Körper, wir können ihn sehen, ist nicht von Dauer. Wir nehmen diesen Körper nicht mit in den Himmel. Er würde die Schönheit des Himmels nicht vertragen. Er würde die perfekten Harmonien des Himmels nicht fassen können. Wir werden einen neuen Körper haben. Alles, was man sehen und anfassen kann, ist zeitlich, vergänglich. Das, was man nicht sehen kann, das schützende Siegel, liegt auf Ihnen, Kind Gottes. Es liegt auf Ihrer Familie. Aber was genau ist dieses Siegel? Im Buch der Offenbarung steht, dass die 144.000 seinen Namen auf ihrer Stirn geschrieben hatten. Der Name des Vaters. Was genau bedeutet das? Es bedeutet, immer erst an den Namen Jesus zu denken. Wenn wir in Schwierigkeiten stecken, was ist der erste Name, an den wir denken sollten? Nicht der unseres befreundeten Bankiers, nicht der eines anderen Menschen. Wir dürfen nicht nur horizontal denken, denn der Mensch, der von der Atemluft abhängig ist, kann uns nicht helfen. Zumindest nicht langfristig. Haben Sie das schon mal gemerkt? Menschen enttäuschen einen. Gott möchte, dass unser Glaube vertikal ausgerichtet ist, auf den Namen Jesus. Das ist eine Jesus-Mentalität, eine Vater-Mentalität. Deswegen sprachen wir letzte Woche über den Namen des Vaters. Hat sie das letzte Woche gesegnet? Letzte Woche haben wir den Namen des Vaters drangenommen, den Vater im Bewusstsein zu halten. Vater, Jesus. Vater, das ist Familie. Amen. Der Name Jesus lässt Dämonen erzittern. Im Namen Jesus wird jedes Knie sich beugen. Wenn Menschen in der Welt ihrem Frust Ausdruck verleihen wollen, dann benutzen sie den Namen, der über alle Namen steht. Sie lästern den Namen. Warum tun sie das wohl? Wenn der Name eines anderen, der als heilig gilt, so benutzt werden würde, dann wäre die Empörung aber groß. Wir sollten darauf achten, dass wir uns für den Namen Jesus nicht schämen. Menschen lästern diesen wunderschönen Namen. In der Bibel steht, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen hat, der über allen Namen ist, damit in dem Namen von Jesus sich alle Knie im Himmel beugen, nicht im Namen Gottes. Jesus ist zwar Gott, aber das steht nicht im Namen Gottes. Damit es keine Verwirrung gibt, sagt Gott, in dem Namen von Jesus wird jedes Knie sich beugen. Unter der Erde, das ist die Hölle, auf der Erde und im Himmel. Amen. Engel, Menschen, Dämonen, alle beugen sich in dem Namen von Jesus. Jedes Knie wird sich im Namen von Jesus beugen und sagen, er ist Herr. Selbst Satan wird eines Tages in der Hölle seine Knie beugen und sagen, Jesus ist Herr. Gott hat bestimmt, dass die gesamte Welt in die Hand eines vollkommenen Menschen gelegt wird, dessen Gerechtigkeit das Zepter seines Reiches ist. Er herrscht in Gerechtigkeit und Fairness. Er setzt sich für die Armen ein. Wir werden einen König haben. Einen Kaiser, einen Herrscher, dessen Herz über alle Maßen freundlich ist, dessen Berührung Heilung ist, dessen Gegenwart Leben ist,